Ich habe einen Mann, den viele möchten, der immer mich bewahrt vor allem Schlechten. Ein jeder kennt ihn, Novak ist sein Name. Ihm dank ich es, dass heut ich eine Dame. Jedoch in letzter Zeit will's mir erscheinen, den Novak zieht's hinunter zum Gemeinen. Ich hätte alles eher hingenommen, aber den Novak lass ich nicht verkommen. Man sagt ihm nach so ganz gewagte Sachen, ja, Sachen, die er niemals würde machen. Doch manchem, der's gehört, dem wollt's nicht passen. Drum muss sich das Gericht mit ihm befassen. Doch ich glaube nichts von diesen Dingen. Und darum will ich wieder von ihm singen. Ich tu es zwar nur zitternd und beklommen, aber den Novak lass ich nicht verkommen. Im Sommer waren wir an einem Strande, da lag ein junger Mann neben uns im Sande. Und immer wenn ich nach dem jungen Mann sah, da merkt ich, dass der nur den Novak ansah. Er flirtete mit ihm ganz ohne Schämen. Da musste ich was dagegen unternehmen. Ich hab ihn auf mein Zimmer mitgenommen, aber den Novak lass ich nicht verkommen. Der Novak hat seit neuestem wilde Träume. Er schreit bei Nacht, dass ich vor Ärger schäume. Jüngst rief er, Lilli, küsse, kratze, beiße. Wo jeder weiß, dass ich nicht Lilli heiße. Drum als er heut im Schlafe schmutzig lachte, gab ich ihm einen Stoß, dass er erwachte. Ich habe seinen Traum ihm weggenommen, aber den Novak lass ich nicht verkommen. Der Novak kennt, und das ist wichtig heute, sehr viele wirklich einflussreiche Leute. Drum haben ihm die Schwarzen wie die Roten schon oftmals hohe Posten angeboten. Als Leiter von verstaatlichten Betrieben. Doch ich hab das immer hintertrieben. Für jeden andern hätt ich's freudig angenommen, aber den Novak lass ich nicht verkommen.